Der Sender, der seinen Standort verschwieg, forderte seine Hörer immer wieder auf, Sabotageakte zu verüben und für das illegale Abhören zu werben. Genossen, der Sender der Europäischen Revolution ist der Sender revolutionärer Sozialisten. Unser Ziel ist der Sturz des Hitlerregimes, der Aufbau eines geeinten sozialistischen Europa. Sorgt dafür, dass immer mehr Menschen unsere Stimme hören können. Darum, wo immer du sicher sein kannst, dass du unbeobachtet bist, wo immer du weißt, dass du kein sinnloses Risiko läufst, wo immer sich dir eine vorteilhafte Gelegenheit bietet, schreibe in Blockbuchstaben Europäische Revolution, Welle 31,2, 23 Uhr. Der Erfolg dieser Aufrufe ist schwer zu ermitteln. Er wird gering gewesen sein, denn noch eilte die deutsche Armee von Sieg zu Sieg. Trotzdem wurden die Sendungen von den nationalsozialistischen Abhördiensten genauestens verfolgt, wobei die Stellung des Senders zum Sowjetkommunismus besondere Beachtung fand. So heißt es in den Propagandalageberichten des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht im März 1941: Der Sender kritisiert die Politik Stalins und spielt gegen ihn Lenin und seine Ideen aus. Dieser hätte niemals ein Bündnis mit Deutschland abgeschlossen. Von der russischen Regierung wird als Regime der verratenen Revolution gesprochen. Der Sender sprach in seinen Nachrichten auch in ungewöhnlich offener Weise die Rückschläge der Alliierten an, um dadurch an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Auch die deutschen Gräueltaten in Polen, über die das amerikanische Magazin Life im März 1941 berichtet hatte, waren Thema in den Nachrichtensendungen. Diese Bilder werden den Hass gegen Deutschland mehr aufpeitschen als alle Berichte, Tränen und Anklagen. Die Völker wissen, die Bestie, die diesen kalt berechneten Mord an einem ganzen Volke durchführen lässt, diese Bestie heißt Adolf Hitler. Aber Adolf Hitler handelt nicht in seinem Namen, er handelt im Namen des deutschen Volkes. Die Blutschuld an Hunderttausenden, ja an Millionen, das ist das Erbe, das er dem deutschen Volke hinterlassen wird. Vom Auswärtigen Amt in Berlin wurden die Sendungen, die zumeist abends und nachts ausgestrahlt wurden, mit Akribie verfolgt. In den Berichten der deutschen Abhörzentrale, dem Seehausdienst, findet sich eine Vielzahl von wortgenauen Mitschriften, zum Beispiel vom 27. April 1941 über den Einsatz von Zwangsarbeitern in Deutschland. Die Arbeitsleistung der Zwangsarbeiter in Deutschland nimmt ab. Sie wehren sich durch langsames Arbeiten. Von den 30.000 dänischen Arbeitern kommen manche nur 2 bis 3 Tage zur Arbeit. Der Sender Bremen meint, sie seien nur deshalb ins Land gekommen, um Unruhe zu stiften. Wir freuen uns über diese Feststellung.